Ich liebte dich, bis ich am Ende war. Diese ist Batman und Harley Quinn Fanfic, Open Account geschrieben und Kindheitsensur gelesen. Was möchtest du einmal wieder im Leben? Jedem von uns würde diese Frage schon einmal so oder so anders gestellt. Häufig beantworten wir diese Frage dann mit unseren späteren Karrierewünschen oder mit Floskeln, die fehlendlich von uns als Antwort erwartet würden. Auch ich habe diese Frage häufig mit Schuss und wichtigen Phrasen beantwortet. Dabei ist die Antwort auf diese Frage doch so simpel. Glücklich. Punkt. Nicht mehr und auch ich nicht weniger. Ich glaube, dass jeder von uns, wenn sie oder er nur tief ins eigene Herz schafft, glücklich werden will. Ganz losgesagt von allem, was von uns antwortet wird. Jeder Mensch strebt in seinem tiefsten Inneren danach, ein glückliches Leben zu führen. Doch leider lassen wir uns viel zu häufig von verinnerlichen gesellschaftlichen Konventionen leiten. Viel zu oft habe ich mir in der Vergangenheit Gedanken darüber gemacht, was jemand anderes über mich denken könnte. Habe an mir gezweifelt und mich viel zu oft hinterfragt. Dabei ist diese Gedankenspinnerei eigentlich nicht vorliegender Quatsch. Doch ich glaube, dass es ganz vielen Menschen anders geht. Wir hinterfragen uns dann, zweifeln vielleicht, weil unser Leben eben doch nicht so Instagram-perfekt ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Ich glaube, jeder von uns hat schon einmal nachts wach gelegen und Angst gehabt, seine Träume vielleicht nicht realisieren zu können. Unsere Lebenszeit ist begrenzt und trotzdem versuchen wir häufig irgendwelchen gesellschaftlichen Standards zu ansprechen. Sei es, dass wir versuchen, dem Super in Shape Covergirl der Lieblingszeitschrift zu ansprechen oder in einer unglücklichen Beziehung festigen, wer wir glauben, wenn wir jetzt gehen, vielleicht nicht anderes mehr bekommen zu können. Mein Putten war anders. Mindestens habe ich das gedacht. Da war ein Sterner in seinen Augen, aber es war nur Verrücktheit. Ich dachte, dass ich lieber in seinen Küssen fand, aber ich tat weh. Ihn zu lieben tat weh. Es war wie ein schweres Loch, das niemals endete. Meine Freundin Selina, sie hat es mir gesagt. Ich habe nie zugehört. Ich sah sie mit ihrem reichen Freund lachen und so tun, als waren sie glücklich. Ich dachte, sie hatte es nie verstanden, was so heißt, jemanden zu lieben, was es wirklich anspricht, sein eigenes Herz jemandem zu geben. So passiert es dass wir uns viel zu häufig nur mit dem zwei Besten zufrieden angaben und unsere Erwartungen an das eigene Leben viel zu sehr herunterschrauben. Natürlich ist das Leben nicht immer eitel Sonnenschein. Manchmal ist er hart. Manchmal reißt es dir den Boden unter den Füßen weg. Und man kommt sich vor wie ein angeschlagener Boxer, der sich immer wieder aufrappelt, um dir noch mehr Schlag zu kassieren. Doch darum geht es irgendwie auch, dass man sich wieder aufrappelt und weitermacht. Aber ich habe sie gefunden, Red. Sie erleuchtet meine Welt in eine Weise, die niemand sonst konnte. Nicht lange brachte es also auch, bis wir uns in einander verliebten. Ja, schon verwar uns klar, dass wir zusammengehören und früher oder später zusammenkommen würden. So mehr als einen Konsen schmerzte, nachdem ich gefühlte 100 Mal von 3-1 runtergesagt hatte, kam es damals aber nicht. Wir waren einfach zu schüchtern. Noch heute kann ich mein Herzpochen hören, wenn ich an diesen Moment zurückdenke, als ich sie zum ersten Mal sah. Ich war schon immer ein Romantiker, aber ich wusste, dass ich verliebt war. Nach Pudding dachte ich, ich konnte nie wieder lieben, dass ich so kaputt war. Red lehrte mich, die gute Seite des Lebens zu sehen, zu lieben, zu genießen, zu lachen. Jetzt sind wir endlich zusammen. Es ist nicht das Ross Verliebtsein. Die rosa Orte Brille ist trocken, mit der man die Welt dann sieht. Keine Euphorie und keine Panik. Es ist Sicherheit und Vertrauen. Viele Ängste, die aus dem Anfang einer Beziehung gibt, habe ich nicht. Ich bin mir sicher, dass ich sie will und sie mich. Ich fürchte mich nicht. Sie kennt mich. Von der kleinen suchtinnen Studentin bis hin zur selbstbewussten Frau, die ich heute bin. Wie es jetzt weitergeht, das wird sie seit Segen. Aber ich bin mir sicher, dass wir unseren Weg finden werden. Ich will nach Dingen suchen, die mich glücklich machen. Dazu Salzpaste zu essen, wenn ich Lust darauf habe und mir keine Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt zu einem healthy Lifestyle passt oder nicht. Oder mit meinen besten Freundinnen im Auto Zoom zu fahren, die Musik voll aufzudrehen, jeden einzelnen Song live toss mit zu singen und zu lachen, als wäre man näher an Trust Freunden. Einfach Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir wirklich wichtig sind und denen ich wirklich wichtig bin.